Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Linus O. Only to find out that you have love in places I can't describe. The sun don't shine.

Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Linus O. Ich weiß es nicht, hatte ich so gerne. machst. Ich weiß es nicht, ob du weinst oder ob du lachst. Ich weiß es nicht, hätte dich so gerne hier bei mir. Lieg allein in meinem Bett, es ist kalt, ich frier. Warum liegst du nicht in meinem Arm, wenn du bei mir warst, was immer so schön war? Was immer so schön war. Yeah. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Linus. Sputnik Heimspiel. I'm mal für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Your mind. fahr ich mit deinem Dampfer einmal quer über die Spree. Ahoi, ahoi, ahoi, Herr Kapitän, fahr mich mit deinem Dampfer einmal quer über die Spree. Über die Spree, über die Spree, über die Spree, über die Spree, über die Spree, über die Spree. Fahr mich mit deinem Dampfer einmal quer über die Spree. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Linus O. Ahoi, ahoi, ahoi, Herr Kapitän. Fahr mich mit deinem Dampfer einmal quer über die Spree. Ahoi, ahoi, ahoi, Herr Kapitän. Fahr mich mit deinem Dampfer einmal quer über die Spree. Über die Spree, über die Spree, über die Spree, über die Spree, über die Spree, über die Spree. Fahr mich mit deinem Dampfer einmal quer über die Spree. Last night, a little dancer came dancing to my door.